weiterhin verzögert. Wie soeben richtiggestellt wurde, fehlt nicht die Partitur, sondern die Orchesterstimme auf einem der Pulte. Der erste Oboist hat sie versehentlich im Taxi liegen lassen. Der Wagen ist bereits über Funk zurückgerufen worden. In wenigen Minuten wird die Übertragung des Konzertes beginnen mit der dreisätzigen Sinfonie in D-Dur, der sogenannten Prager, von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Sätze lauten Adagio Allegro, Andante, Finale Presto. Bis dahin schalten wir wieder zurück ins Funkhaus. Anlässlich der bevorstehenden Festlichkeiten zu Mozarts 150. Todestag wird der Reichsrundfunk in einer größeren Anzahl von Sendungen den Genius Mozart gebührend feiern. Eine dieser Sendungen-Feierstunden soll nun einem Hörspiel vorbehalten werden, das wir als Ihren Beitrag erwarten. Nein, schreiben Sie erhoffen. Als Ihren Beitrag erhoffen. Nein, streichen Sie das wieder. Wir bleiben bei erwarten. Indem ich die erfreuliche Aufgabe wahrnehme, Ihnen diesen Auftrag, gleichsam in der Rolle eines grauen Boten, zu übermitteln, darf ich nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass dieses Projekt einem Wunsch höherer Stellen sowohl der Reichsschrifttumskammer wie der Reichsmusikkammer entspricht. Anlässlich des bevorstehenden 150. Todestages soll den großen Komponisten ein Geschenk gemacht werden. Und zwar, wie es im Wesen der Sache liegt, ein musikalisches. Mozart soll ein Lied zurückgeschenkt werden, das ihm von jüdischen Händen frech entrissen worden ist. Ein wahrhaft volkstümliches Lied, mit dem sein umfangreiches Oeuvre um ein charakteristisch liebenswürdiges Werk bereichert wird. Ich darf zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs den Beginn dieses Liedes notieren. So, und Sie lassen hier in der Reihenschrift dann einfach eine Zeile frei. Die Noten wird ein Mitglied der Reichsmusikerschaft eintragen. Dieses Lied, Schlafe mein Prinzchen, schlaf ein, wurde bereits vor der Jahrhundertwende von einem jüdischen Schriftsteller, dessen Name sich aus den Unterlagen nicht herauszusuchen lohnt, dem großen Meister abgeschrieben. Nein, das ist kein gutes Verb. Schreiben Sie entzogen. Nein, noch besser geraubt. Ja, geraubt. Dieser Jude schrieb stattdessen die Verfasserschaft einem gewissen Dr. Med. Bernhard Fließ zu, der, und das erklärt alles, ebenfalls Jude war. Mit verdächtigem Eifer hat dann der Jude Einstein, wie der Physiker Jude Einstein, vor wenigen Jahren dieses Lied endgültig unter die unechten Werke eingereiht. Also, endgültig streichen Sie wieder, das soll ja gerade rückgängig gemacht werden. So, und schreiben Sie weiter, im Verlauf Ihres Hörspiels sollte den Hörern ohrenkundig werden, dass nur ein Mozart dieses Lied komponiert haben kann. Absatz. Kein Mäus war wegsinnig mehr. Der Keller und die Kirche seinen Pust. Nur in der Dienstmädelzimmer. Herzlicher, ach, ein Stiller. Was war nun ach, Kinder sein? Schlaf, mein Prinzele, schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein. Wer hat mehr Masel wie du? Das soll sein, klar sein, Eise. Mozart vereinigt sich die schönsten Seiten deutschen Wesen. Und euch Droschke. Er ist ein Volkskünstler in des Wortes bester Bedeutung. Wer weiß heute noch, dass beispielsweise die Melodie zu dem Lied Üb immer Treu und Redlichkeit von ihm stammt? Ihr volkstümlicher Geist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bedauern es außerordentlich, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich die Übertragung des Konzertes aus dem Wiener Konzerthaus um weitere Minuten verzögern wird. Unglücklicherweise ist das Taxi, in dem das Notenmaterial liegen geblieben ist, im Verkehr stecken geblieben. Der Funkruf hat den Fahrer zwar erreicht, aber bei der angespannten Verkehrslage kann die Rückkehr nicht so rasch erfolgen, wie erhofft. Es handelt sich, wir erwähnten es bereits, um die Noten des ersten Oboisten, dem auch in unserem ersten Konzert solistische Passagen zugeschrieben sind. Wir bitten um freundliches Verständnis. Bis zu Beginn der Übertragung schalten wir erneut zurück ins Funkhaus. Seine Musik klingt allabendlich über Heimat und Front. Sie gehört mit zu dem, was unsere Soldaten gegen den wilden Ansturm des östlichen Barbarentums verteidigen. Also schreiben Sie weiter. Im absoluten Mittelpunkt Ihres Hörspiels wird der Mensch und Genius Mozart stehen. Das Geschehen sollte sich dabei um die Situation ranken, wie Mozart an der Wiege seines Jüngstgeborenen die Melodie des Liedes spielerisch entwickelt, das schließlich von Frau Constanze dem kleinen Franz Xaver vorgesungen wird, der später übrigens als Wolfgang Amadeus Mozart der Jüngere bezeichnet wurde. Ja, Sie können davon ausgehen, dass die Sprecherrolle Mozart bestmöglich besetzt wird, sei es durch Matthias Wiemann oder durch Horst Kasper. Auch der Besetzung der Rolle von Mozarts Frau mit einer unserer führenden Altistinnen wird nichts im Wege stehen. Sie können außerdem davon ausgehen, dass das Reichssymphonieorchester herangezogen werden kann, wobei die entsprechenden musikalischen Bearbeitungen durch ein Mitglied der Reichsfachschaft Komponisten rechtzeitig vorgelegt werden. Darüber hinaus ist einzuplanen, am Höhepunkt des Hörspiels das Lied »Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein« durch einen Chor von etwa 150 Frauen vorzutragen. Diesen Chor der Mütter sollten die Hörer als die Stimme des Volkes verstehen, das sich zu Mozart bekennt, indem es ihm in diesen ebenso feierlichen wie machtvollen Ständchen das geraubte Lied zurückschickt. Die Grüße, wie immer. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir beginnen nun mit der aus technischen Gründen verzögerten Übertragung eines Konzerts aus dem großen Saal des Wiener Konzerthauses. Yehudi Menuhin dirigiert das Bath Festival Orchestra. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Benjamin Britten. Zu Beginn unserer Übertragung hören Sie die Sinfonie D-Dur, Kirchhoff-Verzeichnis 504, die sogenannte Prager Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Satzbezeichnungen lauten Adagio Allegro, Andante, Finale Presto. Musik Wenn morgen Mittag über der Stadt Wien in seiner Todesstunde die Glocken läuten, dann wird die ganze musikalische Welt bei ihm sein. Vielleicht können Sie mal diesen Wellensalat hier aus dem Studio rausnehmen. Herrgott noch mal. Müssen wir noch selber drauf kommen. Kleine Gedanken fassen. Also was denn? Der Autor sieht sich nicht in der Lage, termingerecht das Skript eines Hörspiels über Wolfgang Amadeus Mozart vorzulegen, trotz wiederholter Aufmunterungen durch die hiesige Hörspielredaktion. Aufmunterung. Ersatzweise verwies der Autor auf den Vorschlag eines jungen Musikredakteurs, Langspielplatten mit Mozart-Aufnahmen zu scratchen. Das heißt, sie jemals kurz anzuspielen und dann durch rhythmisches Hin und Her des Tonabnehmersystems zu zerkratzen. Der Autor weitete diesen beiläufigen Vorschlag aus zum Entwurf eines Audio-Art-Happenings im großen Sendesaal, bei dem von mehreren Disc-Jockeys 200 Mozart-Langspielplatten gescratcht und in der Mitte des Podiums abgeworfen werden sollten. In einer Art Anti-Feierstunde zu Mozarts 200. Todestag. Nach der Ablehnung dieses Vorschlags durch die Hörspieldramaturgie zog sich der Autor nach Irland zurück. Von hier aus lieferte er mehrere schriftliche Bedenken gegenüber Auftragsarbeiten, speziell zu Jubiläen, bezeichnete zudem die Gattung Festspiel als historisch belastet. Auch keine neue Idee. Da aber die Sendung des Hörfestspiels im Programmheft unserer Rundfunkanstalt bereits ausgedruckt ist, habe ich, als der schon frühzeitig engagierte Regisseur, die Aufgabe übernommen, unter dem vorgegebenen Titel Der zweite graue Bote ein radiophones Festspiel zu realisieren, und zwar mit den Mitteln der Improvisation. Genauer, der Gruppenimprovisation. Und warum haben Sie diese ausführliche Antwort auf meine Frage vom Blatt abgelesen? Damit ein gleitender Übergang entsteht von den vorausgegangenen monologischen Texten zu späteren Dialogen. Und weil ich eine solche Frage erwartet habe. Und um es gleich einzugestehen, weil ich mich unsicher fühle. Mit nichts als einem Titel ins Studio zu gehen, das ist doch... Das ist mehr als riskant. Demnach komme ich zum rechten Zeitpunkt. Gleichsam als zweiter grauer Bote bin ich angereist, um einen Vorschlag zu unterbreiten, und zwar indirekt. Ja, im Auftrag des dritten Sohnes von Constanze und Wolfgang Amadeus Mozart, des Franz Xaver Mozart, der in Wien geboren ist, aber fast die Hälfte seiner 47 Lebensjahre in Lemberg, Galizien, verbrachte, beziehungsweise verbringen musste. Auch Franz Xaver Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, der Jüngere genannt, war ein bekannter Klaviervirtuose. Damit viel auf Reisen, auch er hat komponiert. Ausgangspunkt meiner termingerechten Mission, um weiterhin einen ebenfalls vorbereiteten Text zu verlesen. Franz Xaver Mozart wurde im selben Jahr geboren, in dem Wolfgang Amadeus Mozart starb. Zum Jubiläum des 200. Todestages von Wolfgang Amadeus Mozart gesellt sich damit der 200. Geburtstag von Franz Xaver. Ich überbringe den Auftrag, ein Wortrequiem zu schreiben bzw. zu realisieren auf Franz Xaver Mozart. Gestatten Sie, dass ich zur Einstimmung ein wenig von Lemberg erzähle? Mozart der Jüngere in Lemberg. Der Aufenthalt in dieser Stadt hat seinen Lebenslauf derart beeinflusst, dass die Stadt ja eine eigenständige Größe in seiner Biografie bildet, fast wie eine Person, eine negativ einflussreiche Person. Und dazu müssen Sie versuchen, sich vorzustellen, was es bedeutet, in Wien geboren zu sein, dort aufzuwachsen und mit jungen Jahren 17-jährig ins ferne Galizien zu kommen. Als Klavierlehrer der Tochter eines Grafen. Dessen Schloss lag übrigens nicht einmal in Lemberg, sondern 2 Dutzend Meilen weiter östlich, in einem Dorf, dessen Namen ich vergessen habe. Jedenfalls äußerste Abgeschiedenheit in einem Lebensalter, in dem man lebendigsten Austausch braucht. Ja, 3 Jahre arbeitete er in dieser halben Verbannung. Danach Reisen, auch zu seiner Mutter Konstanze. Dann musste er wieder, weil er keine anderen Einnahmequellen fand, nach Lemberg zurückkehren. Er lebte dort vom Klavierunterricht. Zwar komponierte er auch weiterhin, aber die äußeren Umstände waren der Wahnsinn. Und Donner dazwischen fahren. Zur Begründung brauche ich bloß meinen Namen zu nennen. Schikaneder, Verfasser des Librettos der Zauberflöte. Als Schauspieler, der von der Wurzen bis zum Hamlet alles gespielt hat, als Leiter einer Wandertruppe und eines Festentheaters, kurz als erfahrener Theatermann, habe ich das Vorrecht, Ihnen zu sagen, die Herren, nie habe ich auch nur den Ansatz eines so leimsiederischen Dialogs gehört wie eben. Im Ernst, die Herren, wohin soll dieses Erörtern von Lebensdaten führen? Herr Regisseur, ich spreche dabei vor allem Sie an. Was Sie hier brauchen, das sind nicht Informationen, das ist ein Konzept. In diesem Punkt scheint es zu hapern. Beim Librettisten der Zauberflöte werden Sie aber voraussetzen können, dass er Ihnen aushelfen kann. Moment. Es geht aber nicht um Wolfgang Amadee. Es geht um seinen Sohn Franz Xaver. Und hier werden Sie wohl kaum etwas einbringen können, Herr Schikaneder. Ja, warum nicht? Als Theatermann muss man flexibel sein. Außerdem, ich war schließlich auch mit Mozart Junior verbunden. Unsere Lebensbahnen haben sich gekreuzt. Und das ist rasch erzählt, beziehungsweise vorgelesen, wo habe ich es denn da? Also, am 8. April 1805 wurde der inzwischen 14-jährige Franz Xaver offiziell in das Wiener Musikleben eingeführt. Und zwar in einem Akademiekonzert im Theater an der Wien unter meiner damaligen Direktion. Nach der Aufführung der Gemoll-Symphonie von Mozart spielte Franz Xaver das Klavierkonzert C-Dur. Köchelverzeichnis 467. Herr Ingenieur, bitteschön. Mach ich. Ja, das wird's wohl sein. Abschließend brachte er eine eigene Komposition, eine Kantate auf den 73. Geburtstag von Josef Haydn. Aus Anlass dieses Konzerts, meine Herren, hatte ich nun konzipiert, der alte Haydn und ich nehmen den Buben rechts und links an der Hand und führen ihn auf die Bühne. Und es wird ein Festgedicht vorgetragen. Das hatte ich auch bereits geschrieben, muss irgendwo vorliegen. Die offizielle Einführung hat dann freilich anders ausgeschaut. Seine Mutter, die Konstanze, hat sich vorgedrängt, hat damit meine gesamte Konzeption durchkreuzt. Sie wollte sich partout nicht nehmen lassen, den Franz Xaver eigenhändig auf das Konzertpodium zu führen. Zitat Schikaneder, was Sie hier brauchen, das sind nicht Informationen, das ist ein Konzept. Na, was mischen denn Sie sich ein? Außerdem, mein Herr, selbst ein Theatergenie braucht ein paar Minuten, um sich auf eine neue Lage einzustellen. Ja, jetzt reicht's, Herr Ingenieur. Ich. Ja. Ich habe Ihnen eine Mitteilung von allerhöchster Bedeutung zu machen. Regieassistenten haben immer nur Bedeutsames mitzuteilen. Ich kenne Ihre Ironie. Aber in diesem Fall ist es wirklich bedeutsam. Wolfgang Amadeus Mozart befindet sich hier im Haus. Und zwar im Dirigentenzimmer. Er spielt dort Billard. Ja, ja. Ich frage gar nicht erst, wieso im Dirigentenzimmer ein Billardtisch steht. Gehen Sie bitte sofort zu Mozart und fragen Sie ihn, ob er hier zu Wort kommen möchte. Verschweigen Sie ihm vorerst, dass es vorrangig um seinen Sohn gehen könnte. Ich weiß nicht, ob er thematische Vorgaben schätzt. Das Konzept dieses Festspiels ist außerdem noch völlig offen. Er kann hier jede Form der Entfaltung wählen. Ich eile. Ich bin praktisch schon bei ihm. Handelt sich bei mir um den Leitgeber. Ignaz. Ja, ich möchte, beziehungsweise ich verlange, dass für die üble Behandlung, die Mozart mir zugefügt hat, ein gerechter Ausgleich erfolgt in diesem Spiel. Ich bin nicht bloß der kleine Käsehändler und Hornist, mit dem man nach Belieben umspringt. Das ist doch das Studio 7? Hörspielstudio? Wollen Sie nicht wenigstens andeuten, was Mozart mit Ihnen angestellt hat und was Sie daran so empört? Das weiß doch ein jeder. Sie auch. Ich habe da nur vage Vorstellungen. Etwa, dass Mozart am Tisch sitzend die frisch beschriebenen Notenblätter auf den Boden fallen ließ. Ja. Und die mussten Sie einsammeln, im Zimmer umherkriechend, auch unter dem Tisch. Und er hat Sie wohl auch bei dieser Gelegenheit als Esel und Ochse tituliert. Ja, Herr, möchten Sie denn noch mehr hören? Es langt doch schon. Mir jedenfalls hat's gereicht, verstehen Sie? Und deshalb ist ein Ausgleich mehr als gerechtfertigt oder motiviert oder wie die Herrschaften das sagen täten. Also, ich werde Sie von meinem Können überzeugen und Ihnen etwas auf dem Horn vorspielen. Vom Mozart. Vom Richtigen. Später, bitte. Später, bitte. Der Tisch, an dem Mozart saß. Der Tisch, unter den der Leutgeb kroch. Der Tisch. Das weckt eine indirekte Erinnerung, meine Herren. Als Ihr Mozart, der Franz Xaver, etwa 5 Jahre alt war, oder von mir aus 6, da gab die Konstanze als Witwe Mozart ein Konzert in Prag. Dabei stellte sie den kleinen Franz Xaver auf einen Tisch. Und dort brachte er meine erste Arie des Papageno aus der Zauberflöte. Der Vogelfänger bin ich. Ja, ein Bub, der auf den Tisch gestellt wird und der meinen Text bringt, beziehungsweise die Arie von Mozart. Ich meine, hier ließe sich ansetzen, Herr Regisseur. Nein, ein paar Jungs zur Auswahl, bitte. Probetermin. Alter circa 5 bis 6 Jahre, musikalisch begabt. Doch, ich muss darauf bestehen, obwohl schon Dienstschluss ist. Meine Güte, Kantorei, Knabenchor oder so ähnlich. Nun, hören Sie mal, Schätzchen, wer hat denn versäumt mir rechtzeitig ein Manuskript? Ja, ich gehe bei meiner Konzeption mittlerweile von der Anekdote aus, dass Mozarts jüngster Sohn im Alter von 5 Jahren bei einem Konzert etwas vorgesungen hat und dass sich dabei erneut seine musikalische Begabung zeigte. Aber ich bitte Sie, juristisch, versicherungstechnisch, das ist doch nicht mein Problem. Dann nehmen Sie etwas ältere Kinder, ne? Aber noch vor dem Stimmbruch. Nun hören Sie mal zu. Ihre juristischen Bedenken, die sind doch bloß... Ja, dann engagieren Sie eben eine Begleitperson. Das wird Ihr Honoraretat wohl noch hergeben. Also, was hat Mozart gesagt? Es sei ihm egal, ob er hier zu Wort komme oder nicht. Ist das eine sinngemäße oder eine wörtliche Wiedergabe? Das Wort egal hat er nicht benutzt, aber er hat sich in diesem Sinne geäußert. Herr von Döhle, bitte geben Sie es so wieder, wie er es gesagt hat. Es geht immerhin um den Wortlaut einer Äußerung von Mozart. Ja, also er hat gesagt, es sei ihm Wurst. Könnten Sie das wohl in direkter Rede wiedergeben? Das ist mir wurscht. Das ist doch eine strikt hochdeutsche Wiedergabe. War es bei ihm nicht stärker eingefärbt? Allerdings. Ja, dann geben Sie es bitte auch so wieder, Herr von Döhlen. Könnte sein, dass wir es brauchen später. Ah, ja, es hat ungefähr so geklungen. Des ist mir wurscht. Haben Sie nicht auch hier noch einen Kompromiss mit dem Hochdeutschen geschlossen? Vielleicht ungewollt? Oder einfach, weil dies hier ein hochdeutsches Medium ist? Also ich wollte mich nur verständlich machen. Eigentlich klang es eher so. Des ist mir wurscht. Sind Sie ganz sicher, Herr von Döhlen? dass Sie damit schon den originalen Klang erreicht haben? Wollen Sie es nicht lieber noch einmal versuchen? Moment, jetzt muss ich erst wieder in mich hineinhorchen. Mein Gott. Der Erinnerungsklang, es war ungefähr so... Bitte nicht ungefähr so, es kommt auf jede Nuance an. Also mein letztes Angebot, er hat es so gesagt. Des is ma wurscht. Das klingt doch ziemlich echt so. Umso weniger kann ich mich in Mozarts ablehnende Haltung hineinfinden. Ich muss Sie bitten, noch einmal zu ihm zu gehen. Weisen Sie diesmal darauf hin, falls er weiterhin kein Interesse daran zeigen sollte, hier mitzuspielen oder mitzuwirken, dann wird der Spielraum konsequenterweise seinem jüngsten Sohn zur Verfügung gestellt. Nur ein Theatergenie wie der Schikaneder ist derart befähigt zur Improvisation unter Umgehung der Redaktion. Habe ich ein paar Buben zum Vorsingen herbestellt. Der erste ist schon da. Sag schön, grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ich habe den Buben bereits erklärt, worum es geht. Also, gleich auf den Tisch gehoben, den Buben. Auf wieder, komm. Ja, so. Obwohl Ihre Hörer das nicht sehen können, aber ich bin sicher, das wird einwirken auf die Stimme. Das wird Nuancen schaffen, die Sie nie und nimmer einüben könnten. Ja, auf geht's. Komm. Der Vogelfänger bin ich, ja, schrittlos. Ich heiße Hopsasa. Ich, Vogelfänger, bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ja, das kann man wohl sagen. Allerdings, das war nichts, Bude, gell? Aber wenigstens bin jetzt ich im Spiel. Papageno. Dem Mund dieses Knaben entschlüpft, blitzschnell zu meiner Originalgröße ausgewachsen. Diesmal allerdings sprechend und nicht singend. Ich spreche zu Ehren meiner beiden Väter. Des Herrn Schikaneder, Servus, dessen Kopf ich entsprang, nach Vorlagen, und vor allem des Herrn Mozart, des Richtigen, der mich zum Singen auf die Bühne gebracht hat. Ich habe hier in meiner Vogelfänger-Umhängetasche jede Menge Lobessätze und Dankeshymnen, die ich bei dieser Jubiläumsfeier gern zu Gehör bringen würde. Ich freue mich über Ihr Kommen, aber bitte lassen Sie die Sätze, wo Sie sind. Wenn schon eine Opernfigur zu Wort kommt, habe ich ein Anrecht darauf, gleichfalls erwähnt zu werden. Franz Mozart, Franz, römisch 3, Mozart. Ich bin ein Großonkel des Wolfgang Amade. Ich habe einen künstlerischen Beruf gehabt. Ich war Bildhauer, Stilrichtung Barock. Der Franz jetzt ohne Umschweife einführt, hau ich ebenfalls ein Anrecht drauf, mich vorzustellen. Ich bin sein Vater. Mein Vorname ist Michael. Ich bin in Augsburg geboren, war gleichfalls Bildhauer. Für ein Hörspiel bietet die Bildhauerei nicht die besten Voraussetzungen, aber vielleicht findet sich im weiteren Verlauf trotzdem ein Stichwort für Sie. Moment, Moment. Bildhauer, Baumeister, Mauerwerk. Das bringt mich auf eine Idee. Sollte man nicht die Klangmauer hörbar machen, vor der Mozarts Sohn stand? Voller Bewunderung, ja, aber auch mit Neid. Eine Klangmauer von Werken seines Vaters. Eine Klangmauer, die für seinen Sohn so hoch, so mächtig scheinen musste, wie die chinesische Mauer. Und diese Mauer für ihn gezogen zwischen der galizischen Provinz und Wien. Ja. Ja, das könnte eigentlich der Ansatzpunkt sein für die noch ausstehende Konzeption. Gut. Gut, probieren wir es aus. Dafür sind wir schließlich hier. Sie haben den Vorschlag gehört, Herr Toningenieur. Zaubern Sie uns das Probestück einer Montage. Schließlich hat der Assistent für diese Sendung eine Menge Mozartplatten bereitgelegt. Mach ich. Und bitte machen Sie das Mauerstück möglichst massiv. Man muss als Hörer den Eindruck haben, für Franz Xaver ist sie undurchdringlich. Mach ich. Ja, richtig, genau. Ich bin dafür, dass es so ist. Hieronymus Josef Graf von Colloredo, Salzburg. Ich habe eine entscheidende Rolle gespielt in Mozarts Leben. Diese Rolle ist fast ausnahmslos verfälschend dargestellt worden. Ich verlange, dass sie richtig gestellt wird. Ich darf nicht nur aus der Perspektive oder Optik meines damaligen Musikdieners Wolfgang Amadei Mozart gesehen werden. Sie haben eine Verpflichtung, mein Herr. Objektiv und ergänzend. Naja, hört man da überhaupt jemand zu? So, und nun wird uns der zweite Bub hier vorführen, ob er für die Rolle des kleinen Franz Xaver geeignet ist. Steig auf den Tisch, komm. Moment, Sie können hier nicht einfach die Initiative übernehmen. Sind Sie froh, dass ich's tue? Schließlich zeigt sich immer deutlicher, dass es ohne Autor halt doch nicht geht. Na. Also, der Bub wird uns jetzt meine Papageno-Arie singen auf dem Tisch hier. Wie der kleine Franz Xaver. Los, bitteschön. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Absasser. Ich Vogelfänger bin bekannt. Bei alt und jung im ganzen Land. Naja. Ja. So, da bin ich wieder. Euer Vogelfänger. In Originalgröße. Weil die brauche ich jetzt auch. Weil ich Ihnen mit allem Nachdruck klar machen muss. Als Sänger. Dass für meinen Geschmack, meinen musikalischen Geschmack, der Name Franz Xaver Mozart entschieden zu oft genannt wird. 3 Takte aus der Zauberflöte wiegen 30 oder 300 oder 3000 Takte auf, die der Lemberger Mozart hinterlassen hat. Haben Sie jemals einen Takt von Franz Xaver gehört? Na, wie kam er die dazu? So kommen Sie dazu. Technik, spielt mal den 2. Satz des 2. Klavierkonzerts von Franz Xaver Mozart ein. Mach ich. Und Sie hören sich das jetzt in aller Ruhe an. Es ist ein kurzer Satz. Was? Was? Wollen Sie mir erzählen? Prägend auf mich einwirken, ey? Wann möglich? Ich werde mir das keineswegs in Ruhe anhören. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Ich werde vom 1. bis zum letzten Takt Lobesätze über Wolfgang Amadeus Mozart vorlesen. Wenigstens einer der hier Anwesenden muss sich rückhaltlos zu ihm bekennen. Ich möchte Sie bitten, Ihre Tasche mit Textproben geschlossen zu halten. Das ist für mich überhaupt nicht akzeptabel. Sie können mir den Mund nicht verbieten. Aber wir können Ihnen den Mund verschließen, und zwar im Namen ausgleichender Gerechtigkeit. Ja, und der Kunst. Bitte die Herren Bildhauer. Ich nehme an, Sie können zupacken. Knebeln Sie ihn. Mit Vergnügen. Ein Bub, nicht Blätzer. Nicht mir anrühren. Halt's mal. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich wende mich an die Rechtsabteilung dieses Hauses als Frau. Als Sänger bin ich schließlich ein Frau. Ein freier Mitarbeiter. Die für uns geltenden tariflichen Schutzbestimmungen werden ver... Thank you. Ja, damit bin ich eingestimmt. Auf eine metaphorische Äußerung über Mozart, den Jüngeren. Also ich sehe Franz Xaver als einen Vogel. Ja, als einen Vogel, der mit gespreizten Flügeln auf dem Boden sitzt, auf der einen Flügelspitze einige Bausteine von Lemberg und auf der anderen Flügelspitze einen Pack Notendrucke von den Werken seines Vaters. So. Und nun die angestrengten, verzweifelten Bemühungen des Vogels, seine Flügel unter den Lasten hervorzuziehen, herauszureißen, nicht? Um frei auffliegen zu können, aber es gelingt ihm, auf dem Boden nur ein zuckendes Zerrbild des eigenen Ichs, das sich aus den Niederungen eben nicht zu diesen Höhen erheben kann, sozusagen. Wenn Sie wissen, was. Ich habe nie vor Effekten zurückgescheut als Theatermann, meine Herren. Aber das Bild vom Vogel mit den Backeln auf den Flügelspitzeln, das ist arg wehleidig. Und zum Mitgefühl stimmt es mich gar nicht. Der Franz Xaver hätte irgendwann einmal alle seine Kräfte zusammenraffen sollen und er schreibt ein wirklich hervorragendes Werk und das wird dann in Wien aufgeführt oder in Paris oder in London. Schon hätte der Mann beste Aussichten gehabt auf wichtige Aufträge. Gehen Sie also nicht dieser Vogelgeschichte auf den Leim, Herr Kollege. Lassen Sie sich das sagen von einem Mann, der ein paar Mal neu anfangen musste in seinem Leben. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr... Probezimmer das Horn warm gespielt. Ich könnte jetzt einige musikalische Beispiele bringen von der Musik, die der richtige Mozart für mich, den Leut Geb, komponiert hat. 4 Hornkonzerte sind das gewesen. 4. Also gehen wir's an. Würden Sie sich ein bisschen gedulden? Ja, gedulden. Bitte schön. Für Naturhornklänge habe ich nun wirklich kein Stichwort. Die Probemontage chinesische Klangmauer ist fertig. Soll ich sie rüber spielen? Gut, gut. Fahren Sie die Klangmauer ab. Mach ich. Bruchstück. Natürlich könnte das bis zum Horizont verlängert werden. Aber ich habe gleich eine Bandschleife gemacht. Ja. Ja. Ja, so ungefähr muss das auf Franz Xaver Mozart gewirkt haben, in Nürnberg. Horizontweit. Unüberschreitbar. Undurchdringlich. Die chinesische Klangmauer. Mauer? Mauer? Ja, das ist ja mein Stichwort. Ja, das ruft ja auch mich gleich auf den Plan. Hans-Georg Mozart, Baumeister. Urgroßonkel von Wolfgang Amadee Mozart. Ja, ich darf mich da auch gleich anschließen. Mach es ebenfalls betont, kurz. David Mozart, David Römisch II, Mozart, Vater von dem Baumeister. Ich bin, ja, ich war ebenfalls Baumeister. Ich hoffe, Sie haben noch gelegentlich Verwendung für uns. Getragen von einem Satz meiner wohl bekanntesten Suite, der musikalischen Schlittenfahrt, gleite ich hier herein. Ich höre den Namen meines Sohnes, wenn auch mit befremdlichem Zusatz. Ich höre von Michael Mozart und von Franz Römisch III Mozart und von David Römisch II Mozart und von Hans-Georg Mozart. Höchste Zeit, dass endlich auch ich zu Wort komme. Leopold Mozart, gehorsamster Diener. Sie sind herzlich willkommen. Ich muss aber gleich darauf hinweisen, dass es diesmal nicht primär um Ihren berühmten Sohn geht, sondern um einen Ihrer Enkel. Bei allem Respekt vor meinem Enkel, aber da muss ich Einspruch erheben. Ich darf, während ich mit dem musikalischen Schlitt noch einmal Ihr Mikrofon umkreise, einige Gründe aufführen, die eine entschlossene Hinwendung zu meinem Sohn unausweichlich machen. Ich muss das eben innerlich rekapitulieren, ihr Herren. Alles hängt ab von einer guten Vorbereitung. Das hat sich bei meinen Reisen mit Frau, Sohn und Tochter wiederholt bestätigt. Nur was gut durchdacht wird, ist auch gut geplant. Und nur was gut geplant ist, führt zum Erfolg. Ich werde noch meinen Ansatzpunkt finden. Keine Sorge. Jetzt dürft uns gleich wärmer ums Herz werden. Hinauf mit dir, Quint. Es singt der dritte Bub. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsassa, ich Vogelfänger bin ja, das ist es, meine Herren. Alt und jung. Dieser Bub übernimmt die Rolle des jungen Franz Xaver, der auf dem Tisch die Arie des Papageno ansingt. Darf ich wieder runter? Ja, freilich, geh runter. Und von diesem Punkt aus wird das Konzept des geplanten Festspiels konsequent weiterentwickelt. So, was so. Mir dabei vorschwebt mittlerweile, man könnte sein Leben, damit eventuell auch das seines Vaters, als Stück mit Kindern präsentieren. Ja. Schließlich war Mozart, der Haupt-Mozart, schon als Kind ein gemachter Mann. Und seine Schwester Nannerl und das Bäsle, Kinder und Kindereien in den ersten großen Lebenskapiteln. Selbst der Bischof könnte in dieses Kinderhörtheater passen. Und der Leutgeb ebenfalls, der auf dem Boden herumkriecht, Notenblätter zusammenklaubt, die der Kindskopf Mozart frisch beschrieben auf den Boden fallen lässt. Also je länger ich davon rede, desto mehr überzeugt mich das selbst. Ja. Ja, das ließe sich vielleicht einbauen. Aber jetzt seien Sie bitte so freundlich und begleiten den Jungen zum Hauptausgang. Vorher kann er dem richtigen Papageno den Taschentuchstopfen aus dem Mund nehmen. Babadibidim. Was ist los mit meiner Stimme? Vom Knebel befreit. Da klage ich mich nicht. Ähnliche Behandlung bin ich als Bühnenfigur gewöhnt. Wer den Papageno spielt, wer kennt es nicht anders. Als Sänger allerdings bin ich konzessionslos davon überzeugt, dass 4 Takte aus der Zauberflöten 1000 Takte eines beliebigen Kleinmeisters aufwiegen. Als Beleg für dieses Statement werde ich nun eine Auswahl internationaler Stellungnahmen zum Mozart-Jubiläum verlesen. Watash Tachiwa. Wolfgang Amadeus Mozart. No. Ei Minochiga Toko de Arnoka Srashiri Maseni. Ist ja eh klar. Keredomo Mozart. No. Senti sova Yuna Yunani Sekai Chuno. Opera Konzerto de Narihi Bikimas. Soreva Arayuru Kuni Chicho Itarunto Korode. Musuno Hitonu Korou Takane Yorokobini. Uchihuru Ase Itamini Takeri Tataze Nagara Yuetsuni Hitaru Tamashiwa Pezekanu Nakae. Tainaru Shrabetot Wa Takekaranaru Betensie Miroshimas. Ich bin doch der Erzbischof Karreda. Warte noch immer auf mein Stichwort. Ich bin es nicht gewohnt zu warten. Ich setze doch voraus, dass ich so bald wie möglich die Gelegenheit erhalte, mein wahres Verhältnis zu Mozart darzulegen. Ich will mich nicht länger festschreiben lassen auf die Rolle des uneinsichtigen Dienstherrn, der einen genialen musikalischen Diener ungerecht behandelte und damit womöglich bleibende Schäden verursacht hat. Wird er die Demonstrant. Also, wenn der hier schon Ansprüche stellt, wird es Zeit, dass auch ich wieder auftauche. Und dass ich endlich etwas vorspiele. Da sind Sie schon der musikalischen Gerechtigkeit. Sandalen. Na endlich, Dale. Sind Sie den Auftrag losgeworden? Ja. Ich bin an der Tür des Dirigentenzimmers stehen geblieben, habe zugeschaut, wie Mozart lässig elegant mit dem Kö hantierte, habe eine Pause im Spiel abgewartet und habe ihm dann ebenso freundlich wie entschieden mitgeteilt. Wenn er sich weiterhin zurückhält oder heraushält, wird den gesamten Spielraum Franz Xaver einnehmen. Seine Antwort war wieder sinngemäß, das sei ihm doch wurscht. Und er hat ergänzt... Döhle, so hat er das nicht gesagt. Die Antwort klang eher so. Das ist mal wurscht. Ja, also erstens war ein doch in diesem Satz. Das ist mir doch wurscht. Zwar nur eine Nuance, aber arbeiten wir nicht dauernd an Nuancen. Dann werden Sie bloß nicht frech. Zweitens darf man derart knapp nun auch nicht sein. Nicht mal, mit Verlaub, als Regisseur. Also zur Situation. Mozart äußerte sich, während er die Spitze des Kös mit Kreide einrieb, noch weitergehend. Und zwar sinngemäß sagte er, es sei ihm gleichgültig, welche Rolle er in diesem neuen Zusammenhang spielen werde. Hauptsache der Wovi. Der bitte was? Mozart redete von seinem Sohn noch mit dem Kindernamen. Also er sagte sinngemäß, der Wovi hat es immer schwer gehabt, er halte sich hier neidlos zurück. Was reden Sie denn für einen Schmarrn daher, Dahlen? Er hat bloß gesagt, das ist mal wurscht, der Wovi soll's machen. Wovi, Wovi, Wovi, Wovi, Moment. Das hat doch immer seine Mutter gesagt, die Konstanze. Auch damals noch, als ich mit ihr zu tun hatte, dürfte ich Sie kurz einmal sprechen, Herr Regisseur, unter vier Ohren. Bitte? Ich will die betreffende Person damit ja nicht herbeireden. Aber sorgen Sie entschieden dafür, dass Frau Konstanze Nissen, vormals Konstanze Mozart, nicht in dieses Studio eindringt. Da kann ich nur warnen. Diese Dame ist etwas zu zielstrebig. Sie hat mir damals meine Konzeption durchkreuzt, gemeinsam mit Josef Haydn den Wovi auf die Konzertbühne zu führen. Hören Sie, mein Lieber, das ist doch... Ich möchte die Präsentation dieses Buben jetzt nachholen. Und zwar auf eine Weise, die meinem Bühnensinn entspricht, der sich hier als Hörbühnensinn erweisen muss. Bitte, ich habe ja bitte, bitte nehmen Sie meine Warnung ernst. Mit dem Erscheinen der energischen Witwe Mozart wäre die von mir und Ihnen gemeinsam entwickelte Konzeption des Lebenskinderspiels gefährdet. Moment, Moment, mir ist inzwischen noch was eingefallen zur chinesischen Klangmauer, beziehungsweise zu ihrer Länge. Ah ja? Also wenn wir pro Komposition eine durchschnittliche Dauer von einer halben Stunde ansetzen, also trotz all der wesentlich längeren Messen und Opern, eine halbe Stunde, das wäre... Ja, dann kämen wir auf mehr als 626. Moment. Ist das, durch 24? 626. Also auf mehr als 10 Tage und 10 Nächte pausenloser Musik. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Das sind 330. Ich meine vor Ohren führen. Das ist aber mehr. Das sind 10 Tage und 10 Nächte. Das ist fast, das sind 10 Tage und 10 Nächte. Also bitte, ja, in diesem Sinne möchte ich darum bitten, dass der Toningenieur ein weiteres Stück meiner chinesischen Klangmauer präsentiert. Ja, ja. Danke. Wirklich, damit wir nicht nur einen Eindruck gewinnen von ihrer Massivität, sondern auch von ihrem Ausmaß. Ja, ja, gut. Tonregie, bitte, ja. Sag ich. Der zündende Funke. Franz? Franz? Römisch 3, Mozart. Hier! Michael Mozart. Hier! Hans-Georg Mozart. Hier! David Römisch 2, Mozart. Hier! Liebe Bildhauer und Baumeister Mozart, verehrtes Quartett steinerner Gäste, Sie wissen selbst sehr gut, dass Ihre Namen kaum überliefert würden außerhalb der Augsburger Heimatgeschichte, hätte es nicht den gemeinsamen Nachkommen Wolfgang Amadé Mozart gegeben. Sie haben sich aber bestimmt nicht hier eingefunden, um das noch einmal bestätigt zu hören. Ich habe nun eine Aufgabe für Sie, die Ihre Legitimation nicht bloß aus dem Namen Wolfgang Amadé Mozart bezieht. Sie können etwas tun für ein Familienmitglied der auf ihn folgenden Generation. Bitte schwärmen Sie aus und denken Sie, oder in Ihrer Sprache, brechen, meißeln Sie Breschen in das Hörbare. Schmale Breschen, durch die jeweils ein, zwei Takte Musik Ihres Nachkommen Franz Xaver Mozart präsent werden. Da Sie alle das Künstlerische Ihres Berufs betont haben, aktivieren Sie Ihre Fantasie. Ich, Franz III. Mozart, schlage eine Bresche in die Klangmauer. Michael Mozart, treib ein Fenster Richtung in die Klangmauer, nein, ja. Herr Assistent. Vandalen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, wer ich bin, werden Sie verstehen, weshalb ich Sie bitte, mich ins Studio zu führen. Ich bin die Frau von Mozart, die Mutter von Bovi. Frau Konstanze? Sie reagieren so impulsiv. Teilen Sie die allgemeinen Vorbehalte gegen mich? Nein, nein, natürlich nicht. Ihr Erscheinen könnte nur entschieden die bisherige Konzeption. Und? Aber bitte kommen Sie doch mit. Ich gehe sowieso gerade ins Studio. Nein, natürlich nicht. Erzählen Sie mir doch bitte unterwegs ein paar Takte. Ja, was wollen Sie denn hören, junger Mann? Etwas über Ihr Verhältnis. Mit Verlaub zu Ihrem jüngsten Sohn. Ah, vom Franz. Ich, Hans-Georg Mozart, unterbreche gut das Geräusch einer Kutschen, wie es einen großen Teil des Lebens von Franz Xaver Mozart begleitet hat. Und mach ein Loch in die Klangmauer. Zurück nach Lemberg. nach Lemberg. Die Kathedrale, aber nur die katholische. Die Dominikanerkapelle, die Universität, die Hügel, der Fluss. Sie stören mein Konzept. Ich habe eine Entscheidung getroffen, davon lasse ich mich nicht mehr abbringen. Also bitte, bringen Sie diese Sängerknaben da zum Hauptausgang. I David II, Mozart, stampfe als Herold mit dem Steck auf dem Boden und schlag die Klangmauer kurz und klein. Stichwort Liebe. Die unglückliche Beziehung des Franz Xaver Mozart zu einer Frau, die er liebte, aber keine Ehefrau für ihn war. Aber der Wunsch noch Frau und Kind und noch ein zweiten Kind und noch ein dritten Kind und noch ein... Ja, der Franz, der hat seinen Vater, meinen Wolferl, sehr geliebt. Das Wolferl, ja. Damit sprechen wir ja bereits über ihn. Obwohl er gar keine direkten Erinnerungen an ihn hat haben können. Er befindet sich übrigens hier im Funkhaus. Ja, gänzt nach dem halben Jahr, das er noch hat erleben dürfen. Gnädige Frau, ich habe ihn schon zweimal in dieses Studio eingeladen. Ah, ja? Aber er zieht es vor, Billard zu spielen. Das schaut ihm ähnlich. Trotzdem, ich möchte Sie herzlich bitten, ihn einzuladen, doch einmal hierher zu kommen. Ah. Vielleicht lässt sich ja das Konzept, das sich mittlerweile entwickelt hat durch seine Präsenz, zumindest und ja, erweitern. Gnädige Frau, ich darf auf Ihre Mitwirkung rechnen. Naja, wenn Sie mich so schön bitten. Und wenn Ihr Herr Assistent mich vielleicht dorthin führen könnte. Von Dahlen, bitte, ja? Was denn? Gehen wir. Auf mich hat der Wolferl allerweil gehört. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe Sie hinreichend gewarnt. Der zweite graue Bote. Ein Festspiel von Dieter Kühn. Die Mitwirkenden: Regisseur Gerd Hauke. Regieassistent Michael Quast. Zweiter grauer Bote Walter Renneisen. Schikaneder Jörg Hube. Lloyd Geb Ernst Konarek. Papageno Josef Bilusch. Konstanze Martha Marbo. Leopold Mozart Hans Fallar. Erzbischof Alfred Edel. Sprecher Ursula Illert, Wolfgang Reinsch und Heinz Schimmelpfennig. Ferner wirkten mit Hildegard Ebert, Günther Amberger, Kanji Hané, Peter Jochum, Holger Kirchhoff, Georg Krech, Michael Krilo, Reinhold Massak, Lars-Henning Metz, Hermann Reichert, Michael Seltner und andere. Schnitt Sabine Mengel, Ton Peter Jochum, musikalische Gestaltung Georg Hernstadt, Regieassistenz Christoph Müller. Regie Götz Fritsch. Sie hörten die Ursendung einer Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunkstudio Wien. Die Zeit 22:07. Minimal Music im Gemeinschaftsprogramm von HR2 und SR2. Sie hören Musik von dem 1933 in den USA geborenen Phil Niblock. Niblock, der vielleicht zu den extremsten Vertretern der sogenannten Minimal Music gehört. In seinen Stücken wird ein einziger Klang in einer Tonbandzuspielung mit einem Live-Instrument überlagert, so dass sich immer wieder Interferenzen bilden, die den Klang konkretisieren, zuweilen illuminieren. 1979 entstand A Third Trombone für Posaune und Tonband. Auf dem Tonband sind die Klänge von zwei Posaunen aufgezeichnet, denen dann die dritte Posaune live überlagert wird. In der Aufnahme von einem Konzert in Frankfurt hören Sie den amerikanischen Posaunisten John English. Die Klangregie hatte bei diesem Konzert der Komponist Phil Niblock.